ich gehe, weil ich im Moment kein Fleisch mehr essen mag. In Ankes Bioladen sage laut und deutlich guten Tag. Mein Gruß wird nicht erwidert und hängt wie ein falscher Ton. Isoliert im Raum und dann merke ich auch schon, ich liege irgendwie daneben und ich störe hier. Der Aasgeruch des Fleischfressers haftet noch an mir. Um weiter so zu leben wie bisher, weißt du zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel. Ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Anke steht in ihrem knöchellangen, kackebraunen Rock, bleich und weggetreten, fast wie unter einem Schock. Neben ihr steht jemand, ihre Mutter, nehme ich an, ist dann doch nicht ihre Mutter, es ist ihr Mann. Und anstatt nach knackig frischen Kräutern riecht die Luft dumpf und abgestanden, beinahe wie in einer Gruft. Ich wehre mich vergebens gegen ein Gefühl von Schuld, als die beiden Blicke wechseln, voll verzeihender Geduld. Verwunden in geheimer Kenntnis vom verborgenen Sinn des Lebens, von der ich auf ewig ausgeschlossen bin. Und Anke lächelt schmerzlich wie ein welkender Soldat, der die Nichtigkeit des Seins am eigenen Leib erfahren hat. Um weiter so zu leben wie bisher, weißt du zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel. Ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Ich kaufe ein Pfund Möhren, schrumpelig weich mit Erde dran, die man, wenn man sie nicht essen mag, zu Kringeln biegen kann. Bei Menschen und bei Möhren von der äußeren Gestalt Rückschlüsse zu ziehen auf ihren inneren Gehalt. Ich weiß, das funktioniert nicht immer und nicht überall. Und ich will's auch nicht mehr wieder tun, nur noch in diesem einen Fall. Um weiter so zu leben wie bisher, weißt du zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel. Ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug.